Kennst du das, wenn dein Herz verstehen bleibt, weil du jemanden so vermisst und ernsthaft Tränen weinst? Engelchen, ich weine Tränen für dich. Oder noch viel mehr, ich ändere mein Leben für dich. Manche Leute würden für dich vielleicht Berge versetzen. Schön, ich würde für dich sogar meine Freunde versetzen. Und das alles nur, um dich für eine Minute zu sehen. Ich vermisse dich und fang an, die Minuten zu zählen. Und es fällt mir wirklich schwer, diesen Text zu schreiben. Denn du bist so schön, dich kann man nicht mit einem Text beschreiben. Hör mir zu, Engelchen, ich will dir den anderen haben. Ich will nur dich, Babe, und ich will dich ganz für mich haben. Du bist mein Sonnenschein, sowas wie mein ewiges Licht. Und seitdem ich dich kenne, dreht sich mein Leben um dich. Guck dich an, Schatz, du bist Gottes süßestes Werk. Du bist wie ein Engel, du hast nur deine Flügel nicht mehr. Ich denke nur noch an dich, beim Essen, beim Schlafen gehen und auch beim Texte schreiben. Und ich dachte mir, ich sollte mal einen zweiten Track für dich machen. Sag, wird ein anderer Junge jemals so viel für dich machen? Ich glaube nicht, nein. Als wir uns zum ersten Mal sahen, dachte ich mir, du bist so wunderschön, mein Herz war am Rasen. Und ich will ehrlich sein, ich will mehr Zeit mit dir verbringen. Guck mal, ich hab dich sogar auf meinem Hintergrundbild. Und viele Leute erzählen Lügen und Märchen, doch eines ist sicher, du bist das süßeste Mädchen. Ey Mann, ich bin so verliebt, ich hör jetzt auf mit dem Rappen und ich singe für sie. Das hier ist kein Spaß, das hier ist ein ernster Rap. Ich schenke dir nicht nur ein Lied, nein, ich hab dir mein Herz geschenkt.